lass den Fluss der Zeit zurück zur Quelle fließen, Baby. Bitte lass den Regen wieder in den Himmel fliegen. Lass den Fluss der Zeit zurück zur Quelle fließen, Baby. Bitte lass den Regen wieder in den Himmel fliegen. Meine Seele ist leer geräumt, denn als du ausgezogen bist, hast du deine Möbel mitgenommen. Gedanken hallen von den Wänden zurück, die Flecken auf der Tapete, wo deine Bilder hingen, sind, was mir geblieben ist. Fremdes Hotel mit einem Einzelzimmer für mich. Ich weiß nicht, ob ich in mir wohnen kann. Ich hoffe, dass du mein Zimmer mit mir teilst. Die Tür ist für dich offen, falls du kommst und bei mir bleibst. Baby, lass den Fluss der Zeit zurück zur Quelle fließen, Baby. Bitte lass den Regen wieder in den Himmel fliegen. Wieder in den Himmel fliegen. Baby, lass den Fluss der Zeit zurück zur Quelle fließen. Baby, bitte lass den Regen wieder in den Himmel fliegen.